Hallo? Hallo, wer ist da? Sie ist tot. Harry, sind Sie das, Harry? Sie ist tot, Marcus. Wer ist tot? Nola. Was ist passiert? Sie ist tot. Und das ist alles meine Schuld. Marcus, was habe ich nur getan? Verdammt, was habe ich getan? Harry, was reden Sie da? Was wollen Sie damit sagen? Mit diesem Telefonat wurde ich Bestandteil der Ereignisse in New Hampshire, von denen hier die Rede sein wird. Und ohne die das Städtchen Aurora im restlichen Amerika mit Sicherheit unbekannt geblieben wäre. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Hörspiel in 3 Teilen nach dem Roman von Joël Dicker. Übersetzung aus dem Französischen, Carina von Enzenberg. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann. 1. Teil: Die Schriftstellerkrankheit. Die Monate zuvor hatte ich in einem Zustand der Lähmung verbracht. Du musst endlich dein nächstes Buch schreiben, Junge. Du kannst dich nicht länger verkriechen. Mein erster Roman hatte sich 2 Millionen Mal verkauft und mich im Alter von 28 Jahren auf den Rang eines Erfolgsautors katapultiert. Du hast für 5 Bücher unterschrieben. 5 Bücher. Barnesky ist stinksauer. Er hat dir eine Gnadenfrist bis Ende Juni gesetzt. Ist dir klar, was passiert, wenn du es verbockst? Sie lösen deinen Vertrag auf, verklagen dich und saugen dich bis aufs Mark aus. Ich hatte die Schwierigkeiten unterschätzt, ein zweites Buch zu schreiben. Ebenso wie die Schwierigkeiten, die mir drohten, wenn ich es nicht tat. Mein Agent Douglas Claren war so freundlich, mich bei jeder sich bietenden Gelegenheit daran zu erinnern. Samstag, 14. Juni 2008. Schalt den Fernseher an, verdammt! Was ist los, Doug? Es geht um deinen alten Freund Cabot, Harry Cabot. Um Cabot? Was ist mit ihm? Mach den Fernseher an, verdammt nochmal! Hier in seinem Haus in Aurora in New Hampshire wurde heute der Schriftsteller Harry Cabot verhaftet, nachdem die Polizei eine Leiche Marcus, auf seinem Grundstück ein junges Mädchen umgebracht. Es sich um die sterblichen Überreste von Nola Callaghan handeln, einem Mädchen aus der Gegend, das im August 1975 im Alter von 15 Jahren von zu Hause verschwunden war. Am frühen Morgen war eine von Cabot bestellte Gartenbaufirma in Goose Cove eingetroffen. Ich hatte Harry 1998, gleich am Anfang meines Studiums am Burroughs College in Massachusetts, kennengelernt. Und wir wurden trotz unseres erheblichen Altersunterschieds, damals war ich 20, er 57, engste Freunde. Er war es, der mich zum Schreiben brachte. Das erste Kapitel, Marcus, ist entscheidend. Gefällt es den Leser nicht, werden Sie Ihr Buch nicht weiterlesen. Was für ein Einstieg schwebt Ihnen vor? Keine Ahnung, Harry. Glauben Sie, ich schaffe es irgendwann? Was? Ein Buch zu schreiben. Da bin ich mir sicher. Harry boxte in seiner Freizeit. Und durch diese Sportart, die ich selbst fleißig praktizierte, hatten wir uns angefreundet. Charismatisch und selbstsicher strahlte Harry eine natürliche Autorität aus. Nehmen Sie Deckungsposition ein, Marcus. Deckungsposition? Ja, na los. So ist es gut. Sie sehen, Schreiben und Boxen liegen nah beieinander. Ein Buch ist ein Kampf. Seit Mitte der 1970er Jahre durfte sich Harry Cabot zu den Galionsfiguren der amerikanischen Intelligenzia zählen. Er wurde berühmt, als sich sein zweites Buch, Der Ursprung des Übels, 15 Millionen Mal verkaufte und ihm zahlreiche angesehene Literaturpreise des Landes einbrachte. Schriftsteller sind so zerbrechliche Wesen, Marcus, weil sie 2 Arten von Seelenqual kennen. Also doppelt so viele wie normale Menschen. Den Liebeskummer und den Bücherkummer. Bücherkummer? Ja, ein Buch zu schreiben ist wie jemanden zu lieben. Das kann sehr wehtun. Überdies ermitteln wir gegen Harry Cabot wegen des Mordes an Deborah Cooper. Mrs. Cooper war die Letzte, die Nola am 30. Wie kann man 2 Morde anlasten, wenn man sich nicht mal sicher ist, dass es sich tatsächlich um die sterblichen Überreste dieser Nola handelt? Immerhin war in seinem Garten eine Leiche verscharrt. Das ist doch absurd. Ich muss dahin. Bloß nicht, Mark. Aber Harry hat mich angerufen. Wie? Ja, eben, bevor du kamst. Ich nehme an, das war der eine Anruf, auf den er ein Recht hat. Ich muss ihm beistehen. Das ist jetzt wichtig. Nein, denk an dein neues Buch. Barnesky ist drauf und dran, dich fallen zu lassen. Folgende Verbrechen werden Harry Cabot zur Last gelegt. Entführung und 2-facher Mord. Mr. Cabot wird offiziell angeklagt. Deborah Cooper und Nola Callaghan ermordet zu haben. So, die Staatsanwaltschaft, ich schalte es jetzt ab und du verschwindest jetzt. Ja, ich muss packen. Herrgott nochmal, Marcus! Jetzt verstehe ich. Was? Du hast kein Buch, richtig? Ist es das, Mark? Hilfst du wirklich einem Freund oder fliehst du aus New York? Jetzt halt die Klappe, Doug. So, hier, vergiss deinen Mantel nicht, ja? Bis bald, ja? Ich melde mich. Marcus! Kaum hatte ich meinen Agenten aus der Wohnung geschmissen, klingelte das Telefon. Mr. Goldman? Ja? Harry hat mir Ihre Nummer gegeben. Er hat darauf bestanden, dass ich Sie anrufe. Mein Name ist Benjamin Ross und ich bin sein Anwalt. Aha. Harry möchte, dass ich Ihnen sage, dass er unschuldig ist und niemanden getötet hat. Ja, ich weiß, dass er unschuldig ist. Wie geht es ihm? Die Bullen haben ihn unter Druck gesetzt. Er hat gestanden, dass er mit Nola in dem Sommer, in dem sie verschwunden ist, eine Affäre hatte. Eine Affäre? Aber was ist mit dem Rest? Er bestreitet alles, aber... Aber was? Marcus, ich möchte Ihnen nicht verheimlichen, dass die Sache schwierig wird. Es gibt ein belastendes Beweisstück. Ein Beweisstück? Die Ermittler haben bei den Überresten des Mädchens das Manuskript von Der Ursprung des Übels gefunden. Was? Ja, Sie haben richtig gehört. Das Manuskript war zusammen mit ihr begraben. Harry sitzt ganz schön in der Scheiße. Hat er dafür eine Erklärung? Ja. Er behauptet, dass er das Buch für Nola geschrieben hat. Was? Aber das darf sich unter keinen Umständen herumsprechen. Stellen Sie sich den Skandal vor, wenn die Medien Wind davon kriegen, dass eines der meistverkauften Bücher Amerikas nicht einfach nur eine erfundene Liebesgeschichte ist, wie alle Welt bislang glaubt, sondern die Frucht einer verbotenen Liebesbeziehung zwischen einem 34-Jährigen und einer 15-Jährigen. Glauben Sie, Sie kriegen ihn auf Kaution frei? Kaution? Sie begreifen in ernster Lage nicht, Marcus. Bei Kapitalverbrechen gibt es keine Freilassung auf Kaution. Ja, ja. Harry muss mit der Todesspritze rechnen. Todesspritze? Innerhalb der nächsten 10 Tage wird er der Grand Jury vorgeführt. Sagen Sie Harry, dass ich komme. Das wird Harry sehr freuen. Ich soll Ihnen in dem Fall ausrichten, dass Sie natürlich in Harrys Haus in Goose Cove wohnen können. Ich legte auf und zog Der Ursprung des Übels aus meinem Bücherregal. Auf dem Deckblatt stand eine Widmung des Meisters für Marcus, meinen begabtesten Studenten. In tiefer Freundschaft, H.L. Cabot, Mai 1999. Harrys Buch war eine Liebesgeschichte, in der sich Erzählung und Briefpassagen miteinander abwechselten. Die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die sich liebten, obwohl sie es nicht durften. Harry hat dieses Buch also für das geheimnisvolle Mädchen geschrieben. Zum ersten Mal dachte ich jetzt über den Titel nach. Warum Der Ursprung des Übels? Was meinte Harry mit dem Übel? Ich machte mich gleich auf den Weg und erreichte nach 5-stündiger Fahrt schließlich Aurora, wo ich erstmal in Clark's Diner Halt machte. Zu Studentenzeiten, als ich zuweilen in Goose Cove zu Besuch war, hatte Harry die Angewohnheit besessen, mich regelmäßig schon früh morgens dorthin zu schleppen. Wir setzten uns immer an Tisch 17 und sogleich erschien Jenny, um uns Kaffee einzuschenken. Er zwingt dich mit ihm zusammen im Morgengrauen aufzustehen, was? Mich bedachte sie jedes Mal mit einem milden, fast mütterlichen Lächeln. Nola war ein tolles Mädchen. An diesem Tag jedoch herrschte im Clarks einige Aufregung. Alles redete nur über den Fall. Wie eine Tänzerin wirbelte sie zwischen den Tischen umher, dass ihre blonden Locken nur so tanzten. Alle hatten nur Augen für sie. Nola war eine Welt für sich. Jenny schien nicht besonders begeistert über meine Anwesenheit hier. Du willst bei Harry wohnen? Ich denke ja. Ich gebe dir einen Tipp, Marcus. Du solltest auf der Stelle nach New York zurückfahren und dich aus allem raushalten. Damit rauschte sie davon. Tut mir leid, mein Junge. Dafür gesellte sich wenig später Jennys Ehemann Travis Dawn, der Polizeichef von Aurora, zu mir. Diese Geschichte, sie hat dich kalt erwischt. Ja. Das ist bestimmt nicht einfach für dich. Warum habe ich in all der Zeit, die ich hier verbracht habe, nie etwas von Nola Callaghan gehört? Weil das, bis man ihre Leiche in Goose Cove gefunden hat, eine alte Geschichte war. Und zwar die Art von Geschichte, an die man sich lieber nicht erinnern möchte. Travis, was ist am 30. August 1975 passiert? Und was ist dieser Deborah Cooper zugestoßen? Weißt du, wo Side Creek ist? Ja, da, wo dieser endlose Wald anfängt, 2 Meilen hinter Goose Cove. Die alte Cooper rief regelmäßig bei uns an. Vor allem nachts, um irgendwelche verdächtigen Geräusche zu melden, die sie bei sich gehört hatte. Sie hatte eine Heidenangst in ihrem Häuschen dort am Waldrand und brauchte jemanden, der sie ab und zu beruhigen kam. Jedenfalls am 30. August 1975 hat die alte Cooper mal wieder die Nummer des Polizeinotrufs gewählt. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, wie ein Mädchen im Wald von einem Mann verfolgt wurde. Ich war der einzige Streifenpolizist in Aurora und bin dann zu ihr hin. Sie erwartete mich schon vor ihrem Haus. Sie halten mich bestimmt für verrückt, Travis. Aber diesmal habe ich wirklich etwas Merkwürdiges gesehen. Ich habe also den Waldrand abgesucht, wo sie das junge Mädchen gesehen hatte, und ein Stück roten Stoff gefunden. Ich habe sofort begriffen, dass die Sache ernst ist, und Chief Pratt, den damaligen Polizeichef von Aurora, benachrichtigt. Er hatte zwar seinen freien Tag, kam aber sofort. Der Wald ist riesig. Und zu zweit sind wir nicht gerade der ideale Suchtrupp. Egal. Lass uns keine Zeit verlieren. Trotzdem haben wir uns ins Unterholz geschlagen und nach gut einer Meile Blutspuren, blonde Haare und noch mehr rote Stofffetzen entdeckt. In diesem Augenblick hörten wir aus der Richtung von Deborah Coopers Haus einen Schuss knallen. Wir müssen zum Haus zurück. Also hatten wir zurück. Die alte Cooper lag in einer Blutlache in ihrer Küche. Später erfuhren wir, dass sie kurz vorher nochmal in der Zentrale angerufen hatte. Sie hatte gemeldet, dass sich das Mädchen inzwischen zu ihr geflüchtet hatte. Das Mädchen war zu Mrs. Coopers Haus zurückgekommen? Ja. Während wir im Wald waren, war die Kleine blutüberströmt und hilfesuchend wieder aufgetaucht. Aber als wir eintrafen, befand sich außer der Leiche der alten Cooper niemand mehr in dem Haus. Es war total verrückt. Und dieses Mädchen war Nola? Ja, das wurde uns bald klar, weil ihr Vater wenig später anrief, um sie als vermisst zu melden. Außerdem hatte Deborah Cooper sie identifiziert, als sie die Zentrale anrief. Was ist danach passiert? Nach dem zweiten Anruf der alten Cooper hatten sich bereits mehrere Einheiten aus der Gegend in Bewegung gesetzt. Am Waldrand bei Side Creek fiel einem Hills-Sheriff ein schwarzer Chevrolet Monte Carlo auf, der in nördlicher Richtung flüchtete. Es kam zu einer Verfolgungsjagd, aber das Fahrzeug ist uns trotz Straßensperren entwischt. Anschließend haben wir wochenlang nach Nola gesucht. Wir haben in der ganzen Gegend jeden Stein umgedreht. Wer wäre schon auf die Idee gekommen, dass sie bei Harry Cabot in Goose Cove war? Alle Anzeichen sprachen dafür, dass sie sich irgendwo in diesem Wald befand. Wir haben ihn unermüdlich durchkämmt. Das Auto und das Mädchen wurden nie gefunden. Gab es damals einen Verdächtigen? Es war zwar nie offiziell, aber wir hatten Harry in Verdacht. Chief, dafür hatten wir unsere Gründe. Um es klar zu sagen, die kleine Callaghan ist 3 Monate nach seiner Ankunft in Aurora verschwunden. Merkwürdiger Zufall, nicht? Und was für ein Auto fuhr er damals? Einen schwarzen Chevrolet Monte Carlo. Aber wir hatten nicht genug gegen ihn in der Hand. Im Grunde ist das Manuskript, das man bei der toten Nola gefunden hat, der Beweis, nach dem wir vor 33 Jahren gesucht haben. Nicht Harry. Ich glaube das nicht. Außerdem, warum hätte er einen so schwerwiegenden Beweis bei der Leiche lassen sollen? Und warum hätte er die Gärtner ausgerechnet an der Stelle graben lassen sollen, an der er angeblich eine Leiche verscharrt hat? Das ist nicht schlüssig. Vertraue auf meine Erfahrung als Polizist. Man weiß nie, wozu Menschen fähig sind. Vor allem die, die man gut zu kennen glaubt. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, lass es mich wissen, Marcus. Ja, danke, Chief. Als nächstes machte ich mich nach Concord auf, um Harry im Gefängnis aufzusuchen. Ich habe Angst, Marcus. Wir holen sie hier raus, Harry. Mein Leben ist vorbei. Psst. Das ist erst der Anfang vom Ende. Ich habe das Gefühl zu fallen. Harry, Jetzt ist vor allem erstmal wichtig, dass Sie mir die ganze Geschichte erzählen. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich bin unschuldig. Ja, aber das Manuskript, das man bei der Toten gefunden hat. Ich habe keine Ahnung, wie das Manuskript dorthin gekommen ist. Ja, ich habe diesen Roman für und über Nola geschrieben, bevor sie verschwunden ist. Nola und ich hatten in dem Sommer, in dem sie verschwunden ist, eine Liebesbeziehung. Ja, und ich habe unsere Beziehung zum Thema meines Romans gemacht. Damals besaß ich zwei Manuskripte von dem Werk. Ein handgeschriebenes Original und eine Schreibmaschinenfassung. Nola interessierte sich sehr für meine Texte und half mir dabei, sie ins Reine zu schreiben. In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Besucherraum. Ah, Roth. Harrys Rechtsanwalt wurde ausgiebig von der Wache kontrolliert. Marcus, auf meinem Schreibtisch steht eine Vase. Darin ist der Schlüssel zu meinem Garderobenschrank im Fitnessclub von Montbury. Die Nummer ist 201. Es ist alles dort drin. Verbrennen Sie alles. Retten Sie mich. Ah, Sie sind sicher Marcus. Ja. Sehr gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Freut mich, Sie kennenzulernen. Packen wir es an. Harry, gibt es womöglich etwas in Bezug auf Nola, was Sie mir noch nicht mitgeteilt haben? Ich muss alles wissen. Das ist sehr wichtig. Es gibt da tatsächlich etwas, das Sie wissen sollten. Und? Es betrifft den 30. August 1975. An dem Abend, an dem Nola verschwand, wollte sie sich mit mir treffen. Mit Ihnen treffen? Ich habe gelogen, als die Polizei mich danach gefragt hat, was ich am Abend des 30. August gemacht habe. Gelogen? Es ist der einzige Punkt, in dem ich nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich habe gesagt, dass ich nicht in der Stadt war. Und wo waren Sie? Ich war unweit von Aurora in einem Motel, dem Seaside Motel. Es existiert immer noch. Ich saß in Zimmer 8 auf dem Bett und wartete, parfümiert wie ein Teenager und mit einem Arm voll blauer Hortensien, ihren Lieblingsblumen. Wir waren für 19 Uhr verabredet, aber sie kam einfach nicht. Um 21 Uhr war sie bereits seit 2 Stunden überfällig. Sie hatte sich noch nie verspätet, noch nie. Ich schaltete zu meiner Ablenkung das Radio ein. Dann zog ich ihren Brief heraus und las ihn noch 10 Mal, vielleicht noch 100 Mal. Den Brief, den sie mir wenige Tage zuvor geschrieben hatte. Diesen kurzen Liebesbrief, den ich nie werde vergessen können. Harry, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Warten Sie in Zimmer 8 auf mich. Dann gehen wir für immer fort. In Zärtlichkeit, Nola. Ich weiß noch, wie der Radiosprecher die Uhrzeit ansagte. 22 Uhr. Sie hören die Nachricht. 22 Uhr und noch immer keine Nola. Irgendwann schlief ich angekleidet auf dem Bett ein. Als ich die Augen wieder aufschlug, war die Nacht vorbei. Es liefen die 7 Uhr Nachrichten. Großalarm in der Gegend von Aurora nach dem Verschwinden der 15-jährigen Nola Callaghan gestern Abend gegen 19 Uhr. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Ich war in Panik und habe mich sofort auf den Weg nach Aurora gemacht. Weiß 1,58 Meter groß, 50 Kilo schwer. Ich hatte noch nie so viel Polizei in Aurora gesehen. An der Straßensperre auf der Route 1 kontrollierte Polizeichef Gareth Pratt persönlich die Insassen der Fahrzeuge. Ich habe es gerade im Radio gehört, Chief. Verfluchter Mist. Was ist denn passiert? Das weiß niemand. Nola Callaghan ist von zu Hause verschwunden. Gestern Abend wurde sie in der Nähe der Side Creek Lane gesehen, aber seitdem gibt es nicht die geringste Spur von ihr. Die ganze Gegend ist abgeriegelt. Der Wald wird durchkämmt. Rotes Kleid, rotes Kleid, rotes Kleid, wiederholte das Radio. Das war ihr Lieblingskleid. Sie hat es mir zuliebe angezogen. Das also habe ich am Abend des 30. August 1975 gemacht. Sie wollten mit ihr durchbrennen? Sie wollten an dem Abend, an dem sie verschwunden ist, zusammen fliehen? Ja. Sie waren mit ihr verabredet und auf dem Weg zum Treffpunkt ist sie verschwunden? Wer weiß. Vielleicht wäre sie sonst noch am Leben. Als wir den Raum verließen, nahm Roth mich nochmal zur Seite. Die Geschichte von der geplanten Flucht ist eine Katastrophe und darf unter keinen Umständen durchsickern. Wenn die Anklage davon erfährt, ist Harry geliefert. Wir verabschiedeten uns auf dem Parkplatz und ich machte mich daran, Harrys geheimen Auftrag zu erfüllen. Nachdem ich den Schlüssel aus der Vase in Harrys Schreibzimmer geholt hatte, fuhr ich zum Fitnessclub in Montbury. In Harrys Garderobenschrank lagen ein Trainingsanzug, Proteinriegel, Handschuhe fürs Hanteltraining und eine schwarz glänzende Holzschachtel. Ich öffnete den Deckel. So, Fotos. Der junge Harry und das muss Nola sein. 4 oder 5 Fotos waren es insgesamt. Und auf allen war dieses Mädchen zu sehen. Auf einem posierte Harry mit nacktem Oberkörper, braun gebrannt und muskulös am Strand. Er drückte das lächelnde Mädchen an sich. Sie sehen glücklich aus. Wie sie ihn auf die Wange küsst. Ich las die Beschriftung auf der Rückseite des Fotos. Nola und ich? Martha's Vineyard, Ende Juli 1975. Dann entdeckte ich in der Schachtel unter den Fotos einen undatierten Brief. Machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen, Harry. Ich schaffe es schon irgendwie zu unserem Treffpunkt. Warten Sie in Zimmer 8 auf mich. Ich liebe diese Zahl. Das ist meine Lieblingszahl. Warten Sie dort um 19 Uhr auf mich. Und dann gehen wir für immer fort. Ich liebe Sie so. In Zärtlichkeit, Nola. Unter Nolas Brief fand ich noch einen Packen gebundener, vergilbter Seiten. Das Deckblatt blank. Ohne Titel. Der Text war mit der Hand geschrieben. Ich überflog die ersten Zeilen. Das ist das Urmanuskript von Der Ursprung des Übels. Die Niederschrift völlig makellos. Keinerlei Streichung. Zurück in Goose Cove hielt ich mich peinlich genau an Harrys Anweisung. Ich zündete im Wohnzimmerkamin ein Feuer an und warf den Inhalt der Schachtel hinein. Den Brief, die Fotos, die Zeitungsausschnitte und schließlich auch das Manuskript. Ich saß vor dem Kamin und sah zu, wie sich die Geschichte von Harry und Nola in Rauch auflöste. Dann schnappte ich mir Harrys abgegriffene blaue Brotdose. Souvenir aus Rockland, Maine. Harry hatte mich bei unserem Abschied im Gefängnis inständig gebeten, die Löwen für ihn auf der Terrasse zu füttern. Marcus, wissen Sie, was die einzige Möglichkeit ist, um herauszufinden, wie sehr Sie jemanden lieben? Nein. Ihn zu verlieren. Ja. Harry, wenn von all Ihren Lektionen nur eine einzige übrig bleiben dürfte, welche wäre das? Ich gebe die Frage an Sie zurück. Für mich wäre es die von der Wichtigkeit, fallen zu können. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Das Leben ist ein langer Sturz, Marcus. Das Wichtigste ist, fallen zu können. Ein Anruf von Douglas holte mich in die Gegenwart zurück. Arneski ist stinksauer. Er ahnt, dass du keinen neuen Roman für ihn hast. Ja. Er behauptet, dass du dich in New Hampshire verkriechst. Und er hat nicht ganz Unrecht. Heute ist der 17. Juni, Mark. In 13 Tagen läuft die Frist ab. In 13 Tagen bist du erledigt. Glaubst du, das weiß ich nicht. Hast du mich deshalb angerufen? Um mich daran zu erinnern, in welcher Lage ich mich befinde? Nein, ich habe dich angerufen, weil ich eine Idee habe. Ich höre. Schreib ein Buch über den Fall Harry Cabot. Was? Das kommt nicht in Frage. Ich werde meine Karriere nicht auf Harrys Kosten wieder ankurbeln. Warum denn auf seine Kosten? Du hast doch gesagt, dass du ihn verteidigen willst. Beweise seine Unschuld und schreibe ein Buch über alles. Stell dir doch mal vor, wie das einschlagen würde. Und das alles in 10 Tagen? Ich habe Barneski gut zugeredet. Du hast was? Hör mich erst mal an, bevor du in die Luft gehst, Mark. Barneski wittert Gold. Marcus Goldman rollt den Fall Harry Cabot auf. Er glaubt, das könnte das Buch des Jahres werden. Barneski ist bereit, neu zu verhandeln. Ich werde drüber nachdenken. Lass dir nur nicht zu viel Zeit damit. Gerade als wir unser Telefonat beendet hatten, bemerkte ich den Brief, der unter der Haustür steckte. Ein schlichter Umschlag, ohne jede Aufschrift, und darin die mit Computer geschriebene Nachricht: Fahr nach Hause. Goldman. 18. Juni 2008. Oh. Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf und drehen Sie sich ganz langsam um. An diesem Morgen, knapp 48 Stunden nach meiner Ankunft in Goose Cove, hatte ich dummerweise beschlossen, dass es Zeit wäre, mir das gähnende Loch vorzunehmen, das man 20 Meter vom Haus entfernt gegraben hatte. Ich war also unter der Polizeiabsperrung hindurchgeschlüpft und schon einige Zeit in der Grube herumgestapft. Haben Sie mich nicht verstanden? Hände hoch und ganz langsam umdrehen. Nicht schießen! Verdammt, nicht schießen! Die Stimme gehörte zu einem bulligen Kerl, der nicht besonders umgänglich wirkte. Ein Afroamerikaner mit Händen wie Fleischklopfer. Sein viel zu enger Blazer verriet einen kräftigen, untersetzten Körperbau. Und zu allem Überfluss richtete er einen Revolver auf mich. Verdammt, ich bin Marcus Goldman, der Schriftsteller. Sie sind dieser Schreiberling? Er nahm die Waffe runter und schob sie in ein Halfter an seinen Gürtel. Und wer sind Sie? Sergeant Perry Gahalowood, Mordkommission der State Police. Was haben Sie hier zu suchen? Das hier ist ein Tatort. Machen Sie das öfter? Ich meine, mit Ihrer Kanone auf andere Menschen zielen. Was, wenn ich von der Federal Police wäre, ja? Dann würden Sie jetzt blöd aus der Wäsche schauen. Ich würde Sie auf der Stelle feuern lassen. Sie? Ein Bulle? Seit 10 Minuten beobachte ich Sie, wie Sie auf Zehenspitzen herumtrippeln, um Ihre Moccasins nicht schmutzig zu machen. Außerdem fangen Beamte von der Federal Police nicht an zu schreien, wenn sie eine Waffe sehen, sondern ziehen ihre eigene und schießen auf alles, was sich bewegt. Ich habe Sie für einen Gangster gehalten. Weil ich schwarz bin? Nein, weil Sie eine Gangstervisage haben. Sagen Sie mir jetzt, was Sie hier zu suchen haben. Ich wohne hier. Was soll das heißen? Ich bin ein Freund von Harry Cabot. Er hat mich gebeten, dass ich mich in seiner Abwesenheit um das Haus kümmern soll. Sie sind ja total verrückt. Harry Cabot ist des zweifachen Mordes angeklagt. Sein Haus wurde durchsucht und der Zutritt ist verboten. Ich loche Sie ein, mein Guter. Sie haben das Haus nicht versiegelt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Sonntagsschreiber das Haus besetzt. Rechnen sollte man aber können, sogar als Polizist. Na gut, von mir aus. Das Haus interessiert uns sowieso nicht mehr. Trotzdem möchte ich wissen, was Ihnen einfällt, eine Polizeiabsperrung zu übertreten. Stellen Sie sich vor, Sergeant, ich ermittle. Oh, ich glaube, ich träume. Sie ermitteln. Hört, hört. Komm, helfen Sie mir mal hoch. Kommen Sie. Oh, Sie schulden mir übrigens noch $15. $15? Wieso? So viel hat mich Ihr Buch gekostet. Ich habe es letztes Jahr gelesen. Ein ganz schlechtes Buch. Wohl das schlechteste, das ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Ich hätte gerne eine Erstattung. Sie können mich mal, Sergeant. Gahalowood lachte nur und machte sich ohne jeden weiteren Gruß davon. Umgehend fuhr ich ins Staatsgefängnis und suchte Harry auf. Ich hatte einen Plan. Haben Sie alles gefunden? Ja. Und haben Sie alles verbrannt? Ja, ja. Harry, warum lag diese Schachtel im Garderobenschrank eines Fitnessstudios? Ich weiß, das muss Ihnen seltsam vorkommen. Sie haben Beweismittel versteckt. Das macht Sie zum Täter. Ach. Und dieses Manuskript, das war der Ursprung des Übels. Ja, die allererste Fassung. Einen Moment starrten wir uns gegenseitig skeptisch an. Dann stellte ich meinen Minidisc-Rekorder auf den Tisch. Was verflucht doch mal soll das? Ich will, dass Sie mir von Nola, vom Sommer 1975, von Aurora, von allem erzählen, von Ihrem Buch. Ich muss alles wissen. Irgendwo, Harry, irgendwo muss die Wahrheit verborgen liegen. Er stöhnte betrübt. Ich schaltete das Aufnahmegerät ein und ließ ihn reden. Kennen Sie den Grand Beach, Marcus? Ja. An diesem Strand habe ich am Tag meiner Ankunft in Aurora angehalten. Es war der 20. Mai 1975. Ich war damals 34 und kam direkt aus New York, wo ich beschlossen hatte, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ich hatte alles aufgegeben, meine Stelle als Literaturlehrer gekündigt, meine Ersparnisse abgehoben und mir vorgenommen, mich als Schriftsteller durchzuschlagen. Ein Immobilienmakler in Boston hatte mich auf Aurora gebracht. Er hatte mir von dem Traumhaus erzählt, das angeblich genau dem entsprach, wonach ich suchte. Goose Cove. Und tatsächlich, als ich zum ersten Mal vor diesem Haus stand, habe ich mich sofort darein verliebt. Ich habe mich nicht getäuscht, denn diese Entscheidung hat mein Leben verändert. Das Buch, das ich in jenem Sommer schrieb, sollte mich reich und berühmt machen. Denn dort begegnete ich ihr, der Inspiration meines Lebens. Ich war über die Holztreppe von der Terrasse zum Strand hinuntergegangen und hatte mich zum Schreiben in den Sand gesetzt. Dienstag, 3. Juni 1975. Schlechtes Wetter. Punkt. Ja, der Nachmittag ging zu Ende. Der Strand lag verlassen da. Punkt. Noch nie seit seiner Ankunft in Aurora hatte der Himmel so schwarz und bedrohlich ausgesehen. Das Unwetter entfesselte den Ozean. Er schäumte und wütete. Die ersten Tropfen fielen. Gerade wollte er flüchten und sich unterstellen, als er sie erblickte. Die Sandalen in der Hand ging sie barfuß im leichten Wasser spazieren. Dabei tanzte sie im Regen und neckte die Wellen. Sie folgte dem Muster der Ausläufer, gab dabei Acht, dass der Saum ihres Kleides nicht nass wurde. Eine gelbe, mit Blumen verzierte Spange hielt ihr blondes, vom Wind zerzaustes Haar zurück, damit ihr die Strähnen nicht ins Gesicht schlugen. Es begann stärker zu regnen. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit stieg ihr das Wasser bis zu den Knöcheln. Überrascht lachte sie auf, watete ein wenig tiefer ins graue Meer hinein und drehte sich im Kreis, bot sich der unermesslichen Weite dar. Es war, als gehörte ihr die Welt. Doch da entdeckte sie ihn und hielt abrupt inne. Mir leid, ich hab sie nicht bemerkt. Bitte, entschuldigen Sie sich nicht. Ich bitte Sie, machen Sie weiter. Ich habe noch nie jemanden den Regen so genießen sehen. Mögen Sie ihn auch? Wen? Na, den Regen. Nein, eigentlich hasse ich Regen. Wie kann man denn den Regen hassen? Ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen. Schauen Sie. Er hob den Kopf. Das Wasser perlte von seinem Gesicht ab. Sie tat dasselbe. Sie waren klatschnass und lachten. Schließlich flüchteten sie sich unter die auf Pfeilern ruhende Terrasse. Harry zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche, die wundersamerweise vom sintflutartigen Regen verschont geblieben waren, und zündete sich eine an. Kriege ich auch eine? Hier, bedienen Sie sich. Sie sind der Schriftsteller, stimmt's? Ja. Moment, ich gebe Ihnen Feuer. Sie kommen aus New York? Ja. Ich muss Sie etwas fragen. Warum sind Sie aus New York in dieses verlassene Nest gekommen? Ich hatte Lust auf einen Tapetenwechsel. Oh, ich würde so gern mal nach New York fahren. Ich würde stundenlang durch die Stadt laufen und mir alle Shows am Broadway ansehen. Mhm. Ich träume davon, ein Star zu sein. Ein Star in New York. Verzeihen Sie, aber kennen wir uns? Nein, aber jeder weiß, wer Sie sind. Sie sind der Schriftsteller. Willkommen in Aurora, Sir. Ich heiße Nola. Nola Callaghan. Harry Cabot. Ich weiß. Jeder hier weiß das. Das habe ich Ihnen noch gesagt. Er streckte ihr die Hand hin. Aber sie stützte sich auf seinen Arm, reckte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Ich muss jetzt gehen. Sie verraten doch niemandem, dass ich geraucht habe, oder? Nein. Ehrenwort. Auf Wiedersehen, Herr Schriftsteller. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Sie verschwand im prasselnden Regen. Er war ganz durcheinander. Wer ist dieses Mädchen? Fragte sich Harry. Sein Herz schlug wie wild. Lange blieb er reglos unter der Terrasse stehen, bis sich der Abend herabsenkte. Doch er nahm weder den Regen noch die Dunkelheit richtig wahr. Wie alt Nola wohl ist? Zu jung. Das wusste er. Aber sie ist so hinreißend. Donnerstag, 19. Juni 2008. Als erstes suchte ich die Gemeindebibliothek auf. Hier wollte ich die Archive durchforsten, um die Vergangenheit zu rekonstruieren. Dabei war mir der 75-jährige Rentner Ern Pinkus eine große Hilfe. Nola war die einzige Tochter von David und Louisa Callaghan. Die Callaghans waren Evangelisten, kamen aus dem Süden. Genauer gesagt aus Jackson in Alabama. Im Herbst 1969 sind sie nach Aurora gezogen, weil der Vater hier Pastor der Pfarrgemeinde von St. James wurde. Die Callaghans haben das eingeschossige Gemeindehaus in der Terrace Avenue 245 bezogen. Und dort ist Nola 6 Jahre später, am Samstag, den 30. August 1975, durch das Fenster ihres Zimmers nach draußen geklettert und verschwunden. Bis heute. Pinkus, ein ehemaliger Arbeiter einer Textilfabrik in Concord, hatte nie studiert und lebte seine Leidenschaft für Bücher als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Stadtbücherei aus. Also, den Zeitungsberichten nach ist am Tag des Verschwindens niemandem etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Weder hat jemand gesehen, wie Nola sich davongemacht hat, noch hat man irgendwen bemerkt, der sich in der Nähe ihres Elternhauses herumgetrieben hätte. Ihr Verschwinden war für alle ein großes Rätsel. Einige Zeugen, Nachbarn, haben ausgesagt, aus dem Haus der Callaghans Lärm und Schreie gehört zu haben. Andere meinten, bei dem Lärm habe es sich wohl eher um Musik gehandelt. Der Reverend hat tatsächlich die Gewohnheit, seine Musik besonders laut zu stellen, wenn er in seiner Garage werkelt. Von den Callaghans ist nur noch er übrig. Luisa, die Mutter, ist schon vor langem gestorben. Er wohnt übrigens immer noch in der Terrace Avenue und spielt wie ein Besessener immer wieder die Platte, die er am Abend ihres Verschwindens gehört hat. Dieses Mädchen muss wirklich besonders gewesen sein. Ja, sie war sanftmütig und nett zu jedem. Wie konnte Harry nur... Wie? Ich meine, auch wenn er sie nicht getötet hat, hat er dieses Buch geschrieben. Scheiße, sie war doch erst 15. Sie war noch ein Kind. Aber ein Buch ist doch nur Fiktion. Er hat doch nur ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist Teufelswerk. Es ist pervers. Ich habe die letzten Exemplare, die wir hier hatten, weggeworfen. Die Leute sind so aufgebracht. So wie Pinkes dachte offenbar ganz Amerika. Der größte Skandal in der Geschichte des Verlagswesens war im Gange. Der Ursprung des Übels war aus sämtlichen Regalen der Buchhandlungen und von den Lehrplänen der Schulen verschwunden. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Fahr nach Hause, Goldman. Freitag, 20. Juni 2008. Am nächsten Morgen machte ich mich wieder auf den Weg ins Gefängnis, um Harry zu besuchen. In Concord angekommen, beschloss ich jedoch kurzerhand, einen Abstecher zum Hauptquartier der State Police zu machen. Sergeant Gallowood? Sie schon wieder? Ja, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich wollte unserer gemeinsamen Sache noch eine Chance geben. Ich hasse Sie, Schriftsteller. Lassen Sie sich das gesagt sein. Meine Frau hat Ihr Buch auch gelesen. Sie findet Sie intelligent und gut aussehend. Ihre Fresse, die hinten auf dem Buch abgebildet ist, hat wochenlang auf unserem Nachttisch gethront. Sie haben in unserem Schlafzimmer gewohnt. Sie haben mit uns zu Abend gegessen, sind mit uns in die Ferien gefahren. Sie haben mir das Leben vermiest. Sie sind verheiratet, Sergeant? Ja, Wahnsinn. Und ich hätte geschworen, Sie haben keine Familie. Was um Himmels Willen wollen Sie? Verstehen. Ein ziemlich ehrgeiziges Ziel für jemanden wie Sie. Ich weiß. Aber erklären Sie mir bitte, warum der Täter Nola mit ihrer Tasche begraben hat. Keine Ahnung. Wenn sie eine Tasche dabei hatte, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass sie abgehauen ist? Wenn Sie weglaufen wollen, packen Sie doch etwas zum Anziehen in Ihre Tasche, oder nicht? Ach, allerdings. Aber in Ihrer Tasche war nur dieses Buch. Mhm. Wenn ich mir noch eine Frage erlauben darf, was können Sie mir über die Autopsie sagen? Doch. Spricht man beim Skelett überhaupt von Autopsie? Was weiß ich. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass der Mörder ihr den Schädel eingeschlagen hat. Jawohl, eingeschlagen. Und zwar so. Bom, bom. Sie sagten, der Mörder. Sie schließen also einen weiblichen Täter kategorisch aus? Ja. Die damalige Augenzeugin, Deborah Cooper, hat eindeutig einen Mann erkannt. So, und hiermit ist diese Unterhaltung beendet. Sie töten mir den letzten Nerv. Na gut, dann bis bald. Nur eins noch, Schriftsteller. Ja? Ein guter Polizist interessiert sich nicht für den Täter, sondern für das Opfer. Sie müssen sich fragen, was für ein Mensch das Opfer war. Fragen Sie sich, wer Nola Callaghan war. Mit dieser Frage suchte ich Harry im Gefängnis auf. Ich baute meinen Minidisc-Rekorder vor ihm auf und ließ ihn erzählen. Nach der Begegnung am Strand sind wir uns noch zweimal über den Weg gelaufen. Und jedes Mal ist etwas Besonderes zwischen uns gewesen. Einmal trafen wir uns zufällig auf der Hauptstraße und dann sah ich sie in Clarks, wo sie samstags kellnerte. Sie wollte für mich eindecken und dabei kam die Ahornsirupflasche auf ihrem Tablett ins Wanken. Bei dem Versuch, sie aufzufangen, verlor sie das Gleichgewicht, das ganze Tablett stürzte mit Riesengetöse zu Boden und sie gleich mit. Samstag, 14. Juni 1975, Aurora, New Hampshire. Sie betrachteten kurz das Ausmaß des Schadens, dann brachen sie in schallendes Gelächter aus. Quinn erfährt, dass ich schon wieder ein Tablett hab fallen lassen. Krieg ich gehörig eins auf den Deckel. Harry half Nola beim Aufsammeln der Glasscherben, die in einer Matschsoße aus Senf, Mayonnaise, Ketchup, Ahornsirup, Butter, Zucker und Salz lagen. Kann mir jemand verdammt noch mal erklären, warum mir neuerdings alle hartnäckig sämtliche Gewürze auf einmal bringen, wenn ich etwas bestelle? Das ist wegen der Anweisung. Was für eine Anweisung? Da! Nola deutete mit dem Kinn auf ein kleines Blatt, das hinter der Theke hing. Harry richtete sich auf und schnappte sich den Zettel. Dienstanweisung an das gesamte Personal. Nicht Harry! Was Wie ihr sicher bemerkt habt, kommt Harry Cabot seit einer Woche täglich in unser Lokal. Mr. Cabot ist ein berühmter Schriftsteller aus New York. Ihm sollte daher besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. Seinen Bedürfnissen ist mit größtmöglicher Diskretion nachzukommen. Er ist vor allem nicht zu stören. Tisch 17 ist bis auf Weiteres für ihn reserviert. Er ist für ihn stets frei zu halten. Tamara Quinn. In diesem Augenblick kamen ein paar Gäste herein. Sofort kehrte Harry an seinen Tisch zurück und Nola ging eilig wieder ihrer Arbeit nach. Ich bringe Ihnen sofort neue Toasts, Mr. Cabot. Seit sie Harry vor 2 Wochen am Strand begegnet war, seit diesem wetterwilden Regentag, an dem sie zufällig in der Nähe von Goose Cove spazieren gegangen war, liebte sie ihn. Doch Harrys Anwesenheit in Aurora versetzte nicht nur Nola in helle Aufregung. Denn schnell hatte sich eine wichtige Tatsache über ihn herumgesprochen. Harry Cabot, Junggeselle. Seine vermeintliche Bekanntheit, sein Intellekt, sein vermutetes Vermögen und sein sehr angenehmes Äußeres machten ihn als künftigen Ehemann sehr begehrt. Guten Appetit, Mr. Cabot. Nenn mich Harry. Nicht ihr. Das würde Mrs. Quinn nicht gefallen. Sie ist nicht da. Niemand wird es erfahren. Nola deutete mit dem Kinn auf die anderen Gäste und steuerte auf deren Tische zu. Harry biss in seinen Toast und kritzelte ein paar Zeilen auf sein Papier. Dann schrieb er das Datum darüber. Samstag, 14. Juni 1975. In jenen Tagen hatte ich das Gefühl, ganz langsam zu versinken, Marcus. Ja. Ich spürte, dass mich die schrecklichste Geißel heimsuchte, die Menschen unseres Berufsstands befallen kann. Ich hatte mir die Schriftstellerkrankheit zugezogen. Die Schriftstellerkrankheit? Ja, die panische Angst vor den weißen Seiten hatte mich mit jedem Tag fester im Griff. Oh ja. Wenn es so weitergegangen wäre, hätte ich im Herbst ohne Geld und ohne Buch nach New York zurückkehren und wieder als Highschool-Lehrer arbeiten müssen. Aber Mr. Miller... Nola. N-O-L-A. N-O-L-A. 4 Buchstaben, die seine Welt auf den Kopf gestellt hatten. Doch dachte er daran, dass sie erst 15 war, schämte er sich. Auf Wiedersehen, Mr. Cabot. Oh, Nola. Mr. Cabot? Ja? An unserer Highschool findet heute zum Schuljahresende eine Aufführung statt. Aha. Deshalb muss ich früher weg. Sie beginnt um 17 Uhr. So. Kommen Sie? Es wird bestimmt sehr schön. Ja. Bitte. Danke. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Da es nun keinen Grund mehr für ihn gab, in Clarks zu bleiben, kehrte er nach Goose Cove zurück, um sich erneut in seine Entwürfe zu vertiefen. N-O-L-A. Seit 2 Stunden saß er nun schon in seinem Arbeitszimmer und hatte immer noch nichts anderes geschrieben. 14 Uhr. Stattdessen hatte er ständig auf die Uhr geschielt. Ich darf da nicht hin. Das ist verboten. Verboten, verboten. Aber weder Wände noch Gefängnismauern konnten ihn davon abhalten, mit ihr zusammen sein zu wollen. 15 Uhr. Er klammerte sich an seinen Stift, um nicht aus dem Arbeitszimmer zu rennen. Nola. Um 16.50 Uhr betrat Harry in einem eleganten, dunklen Anzug die Aula der Highschool. Die ganze Stadt ist da. Er fühlte sich schrecklich unwohl in seiner Haut und machte sich auf seinem Sitzplatz so klein wie möglich, um nicht aufzufallen. Harry, was machst du hier? Erst trat ein grauenhafter Chor auf, gefolgt von einem schwunglosen Trompetenensemble, von prima Ballerinen, die alles andere als prima waren, und einem unbeseelten Klavierstück zu 4 Händen. Anschließend aber wurde im ganzen Saal das Licht gelöscht und ein einzelner Scheinwerfer warf seinen hellen Lichtkreis auf die Bühne. Da erschien sie, in einem blauen Paillettenkleid, das sie wie 1000 Sterne funkeln ließ. Nola. Gebannte Stille. Sie setzte sich auf einen Barhocker, schob ihre Haarspange zurecht und richtete den Mikrofonständer aus, den man vor sie hingestellt hatte. Nola. Dann schenkte sie den Zuschauern ein strahlendes Lächeln und nahm ihre Gitarre zur Hand. Loving you. Never ending love. A dream. diesem Augenblick begriff Harry, dass ihn das Schicksal, als es ihn nach Aurora schickte, auf Nola Callaghan angesetzt hatte. Das außergewöhnlichste Geschöpf, dem er je begegnet war und jemals begegnen würde. Damals dachte ich, es sei vielleicht gar nicht meine Bestimmung, Schriftsteller zu werden, sondern von dieser einzigartigen jungen Frau geliebt zu werden. Und Marcus? Ja? Könnte es ein schöneres Los geben? 20. Juni 2008. Gegen 23 Uhr kehrte ich nach Goose Cove zurück. Es war schon dunkel und in der schmalen Kiesauffahrt tauchte im Lichtkegel meiner Scheinwerfer eine maskierte Gestalt auf, die eilig im Wald verschwand. Ich machte eine Vollbremsung, sprang aus dem Wagen und wollte schon die Verfolgung des Eindringlings aufnehmen, als ein heller Lichtschein meine Aufmerksamkeit wandte. Harrys Corvette brennt. Ferne Hose. Goldmann. 21. Juni 2008. Ja, es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis die Feuerwehr in Goose Cove eintraf. Insofern grenzt es an ein kleines Wunder, dass das Haus selbst verschont geblieben ist. Ich war in aller Frühe zu Harry ins Staatsgefängnis gefahren, um ihm von dem Vorfall zu berichten. Fahr nach Hause, Goldman. Ja, das stand auf dem Zettel, der unter der Tür steckte. Ist die gleiche Nachricht wie beim letzten Mal. Und was hat die Polizei unternommen? Travis Dawn ist gekommen. Er hat den Brief mitgenommen und gesagt, dass er ihn untersuchen lässt. Vielleicht passt es jemandem nicht, dass ich in dieser Geschichte herumstochere. Jemand, für den Sie der ideale Täter sind. Und dieser jemand hat Nola und Deborah Cooper getötet. Vielleicht. Ja. Roth hat gesagt, nächsten Dienstag werde ich der Grand Jury vorgeführt. Es ist ein Albtraum, Marcus. Zuerst werde ich verhaftet und sage mir, das ist ein Irrtum, der sich in ein paar Stunden aufklären wird. Und jetzt bekomme ich womöglich die Todesstrafe. Die Todesstrafe, Marcus. Psst. Ich muss immerzu daran denken. Ich habe Angst. Wir holen Sie hier raus, Harry. Wir werden die Wahrheit ans Licht bringen. Roth ist ein sehr guter Anwalt. Sie müssen Vertrauen zu ihm haben. Was meinen Sie? Wollen wir weitermachen? Weitermachen? Erzählen Sie mir von Nola. Fahren Sie mit Ihrem Bericht fort. Was ist danach passiert? Wonach? Nach der Schulaufführung von Nola. Ich brachte wieder mein Aufnahmegerät auf dem Tisch in Stellung und schaltete es ein. Ich musste sie mir aus dem Kopf schlagen. Ich musste meine Gefühle zu Nola unterdrücken. Schließlich war die Sache ja aussichtslos. In der folgenden Woche versuchte ich, Jenny näher zu kommen, um Nola zu vergessen. Jenny war eine bildschöne Frau, die jedem Mann den Kopf verdrehte. Alle standen damals auf Jenny. Das Personal des Clarks hatte schnell spitz gekriegt, dass die 24-jährige Jenny Quinn, eine hübsche Blondine und Ex-Cheerleaderin der Highschool von Aurora, in Harry verschossen war. Jenny, ihres Zeichens Tochter der Besitzerin Tamara Quinn, machte unter der Woche den Service. Sie war auch die Einzige, die sich unverhohlen über die Dienstanweisung ihrer Mutter hinwegsetzte. Sie schäkerte mit Harry, plauderte immerzu mit ihm, unterbrach ihn bei der Arbeit und brachte ihm nie alle Gewürze auf einmal. Einzig an den Wochenenden arbeitete Jenny nicht. Samstags war Nola-Tag. Mittwoch, 18. Juni 1975. Harry hatte den ganzen Nola. Vormittag im Clarks damit verbracht, die immer gleichen vier Buchstaben ihres Vornamens zu schreiben. Oh. Was? Ihnen ist ja heiß, Harry. Sie arbeiten zu viel. Schon möglich, ja. Und? Sind Sie inspiriert? Ja, ja. Zurzeit läuft es nicht schlecht, würde ich sagen. Ich bringe Ihnen zur Erfrischung eine Limonade. Ich möchte, dass du aufhörst, Mr. Cabot zu belästigen. Möchten Sie etwas essen? Eier. Mit Speck, bitte. Kommt sofort. Sofort entschwand Jenny in die Küche. Eier und Speck für den großen Schriftsteller. Doch bevor Jenny mit meiner Bestellung zurückkehren konnte, hatte ich es mir anders überlegt und verließ das Clarks. Wo sind Sie denn so plötzlich hin, Harry? Ich habe sie entführt. Nola? Naja, im übertragenen Sinne. Ich habe Nola von der Schule abgeholt und wir haben 120 Meilen entfernt an der Strandpromenade des Städtchens Rockland in Maine ein Picknick gemacht. Das war eine großartige Idee, Harry. Hast du etwas dagegen, wenn ich den Möwen etwas von meinem Sandwich gebe? Nein, warum sollte ich? Ich liebe Möwen. Möwen sind meine Lieblingsvögel. Hier. Vielleicht, weil ich das Meer liebe und das Meer immer dort ist, wo die Möwen sind. Das stimmt wirklich. Ja. Selbst wenn die Sicht durch Bäume versperrt ist, erinnern uns die Möwen am Himmel daran, dass das Meer gleich dahinter liegt. Kommen in Ihrem Buch auch Möwen vor, Harry? Wenn du das möchtest. Ich schreibe alles in das Buch, was du willst. Wovon handelt es? Das würde ich dir gern sagen. Aber ich kann nicht. Ist es eine Liebesgeschichte? In gewisser Weise. Währenddessen entdeckte im 120 Meilen entfernten Aurora Jenny Quinn ein verlorenes Blatt des Schriftstellers unter dessen Sitzbank an Tisch 17. Die ersten Zeilen waren mit schwarzem Filzstift durchgestrichen, sodass sie nicht entziffern konnte. Doch danach las sie klar und deutlich: Ich gehe nur ins Clarks, um sie zu sehen. Ich gehe nur hin, um in ihrer Nähe zu sein. Sie ist alles, was ich mir immer erträumt habe. Ich bin von ihr besessen, sie beherrscht mein Denken. Dabei habe ich nicht das Recht dazu, ich sollte es nicht tun, ich sollte nicht dorthin gehen, ich sollte nicht einmal in dieser Unglücksstadt bleiben. Ich sollte fortgehen, fliehen, nie zurückkehren. Ich habe nicht das Recht, sie zu lieben. Es ist verboten, bin ich verrückt? Vor Glück strahlend küsste Jenny das Papier und presste es an ihre Brust. Harry, mein Liebster, Sie sind nicht verrückt. Ich liebe sie doch auch. Kurz vor 18 Uhr trafen wir wieder in Aurora ein. Wir blieben noch einen Augenblick im Auto sitzen. Was für ein schöner Ausflug das war, Harry. Ja. Manchmal möchte ich für immer davonfliegen. Weit weg von hier, weit weg von Aurora. Ich ersticke hier. Mein Vater ist ein guter Mensch, aber er ist eben auch ein Kirchenmann. Und meine Mutter ist so streng zu mir. Man könnte meinen, sie wäre selber nie jung gewesen. Vorsichtig nahm sie meine Hand. Hat man das Recht, seine Mutter nicht zu lieben? Ich denke schon. Liebe ist keine Pflicht. Meine Mutter ist so streng. Manchmal sperrt sie mich in meinem Zimmer ein, weil sie mich schamlos findet. Dabei bin ich nicht schamlos. Ich möchte nur frei sein. Ich möchte das Recht haben, ein bisschen zu träumen. Es ist schon 18 Uhr. Ach, könnte die Zeit doch stillstehen. Ich muss jetzt dringend zurück. Nola zog ein Päckchen aus ihrer Handtasche. Hier. Nola. Machen Sie es auf. Es ist ein Geschenk für Sie. Danke. Ich habe es in dem kleinen Laden in Rockland entdeckt, wo Sie den Saft für uns gekauft haben. Es ist ein Andenken, damit Sie diesen wunderschönen Tag nie vergessen. Es war eine blau lackierte Blechdose mit der Aufschrift Souvenir aus Rockland, Maine. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Joël Dicker. Übersetzung aus dem Französischen, Carina von Enzenberg. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Marcus Goldman, Hans Löw. Harry Cabot, Bert Warmeling. Sergeant Gehallowood, Christian Redl. Nola Callaghan, Laura Mehr. Rechtsanwalt Roth, Thilo Werner. In weiteren Rollen Hille Darjes, Klaus Dittmann, Peter Kirchberger, Hedi Kriegeskotte, Matthias Lea, Marie Löcker, Daniel Lommatsch, Beate Rüsop, Steffen Siegmund, Wolf-Dietrich Sprenger, Christoph Tomanek, Viktoria Trautmannsdorf, Michael Wittenborn, Maria Magdalena Warczynska und Gustav Peter Wöhler. Technische Realisation Corinna Gartmann, Peter Kretschmann und Sebastian Ohr. Regieassistenz Eva Solloch. Komposition und Musik Peter Harsch. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion Christiane Ohaus.